Kapitel 05. Der Bund der Gnade. In Kapitel 1 haben wir uns kurz angesehen, was Gott für die Israeliten tat, als er sie aus Ägypten befreite. Es gibt viele Dinge im Alten Testament, die vorausschauend gehen der Errettung sind, aber eines der größten ist meiner Meinung nach die Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei. Die Israeliten aber führte er aus dem Land, beladen mit Silber und Gold, und dennoch strauchelte keiner aus ihren Stämmen. Ganz Ägypten war froh über ihren Auszug, denn Grauen vor den Israeliten hatte sie befallen. Gott breitete über sein Volk eine Wolke als schützende Decke aus und einen Feuerschein, der ihnen in der Nacht Licht geben sollte. Als sie etwas zu essen verlangten, ließ er Wachteln kommen, und mit Brot vom Himmel machte er sie satt. Er spaltete einen Felsen, und es quoll Wasser hervor, wie ein Strom ergoss es sich in die dürre Steppe. Denn in Treue dachte er an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Diener. Er führte sein Volk hinaus in die Freiheit, sie waren voller Freude, jubelnd zogen die von ihm Erwählten aus, Psalm 105, 37-43. Was Gott für die Israeliten tat, war eine Vorschattung des neuen Bundes. Gott befreite die Israeliten und machte sie gesund und wohlhabend, aber beachte den Grund dafür. Denn in Treue dachte er an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Diener, er führte sein Volk hinaus in die Freiheit, sie waren voller Freude, jubelnd zogen die von ihm Erwählten aus, Psalm 105, 42-43. Als Teil ihrer Befreiung bzw. Errettung heilte Gott sie. Die Heilung beruhte nicht auf den Werken der Israeliten, sondern auf der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte. Ihre Heilung beruhte also nicht auf ihren Werken, sondern auf Abrahams Glauben. In Wirklichkeit war dies die Gnade Gottes in Aktion, sogar zu Beginn des Alten Bundes. Gott handelte für die Israeliten aufgrund seiner Verheißung an Abraham und seinen Nachkommen. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Geh deinen Weg mit mir und halte mir die Treue. Ich will zu meinem Bund mit dir stehen und dir unermesslich viele Nachkommen schenken. Da kniete Abraham nieder und berührte mit seiner Stirn den Boden. Gott redete weiter mit ihm, zu meinem Bund mit dir gehört das Versprechen, dass du zum Siamvater vieler Völker wirst. Darum sollst du nicht mehr Abraham, erhabener Vater, sondern Abraham, Vater einer großen Menge, heißen. Denn ich habe dich zum Stammvater vieler Völker bestimmt. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass aus ihnen ganze Völker hervorgehen. Sogar Könige werden von dir abstammen. Der Bund zwischen uns schließt auch deine Nachkommen in allen künftigen Generationen ein. Meine Zusage, dein Gott und der Gott deiner Nachkommen zu sein, gilt für immer, ich werde euch das ganze Land Kanaan geben, in dem du bisher nur als Fremder lebst. Es wird deinen Nachkommen für immer gehören, und ich werde ihr Gott sein. 1 Mose 17, 1-8. Gott schloss mit Abraham einen Bund, der nicht nur für ihn, sondern auch für seine Nachkommen galt, das Land Kanaan, das gelobte Land, war Teil dieser Verheißung. Wenn wir uns jedoch die Israeliten anschauen, stellen wir fest, dass dieser Bund mit Abraham nicht nur materielle Dinge wie Land, Gold und Silber umfasste, sondern auch Heilung. Am Ruhetag lehrte er in einer der Versammlungen. Und da war eine Frau, die hatte schon 18 Jahre einen Geist des Gebrechens. Sie war verkrümmt und konnte sich überhaupt nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie herbei und sagte ihr, Frau, du bist von deinem Gebrechen befreit, und er legte ihr die Hände auf. Auf der Stelle wurde sie wieder aufgerichtet, und sie pries Gott. Der Versammlungsvorsteher aber, der sich ärgerte, dass Jesus am Ruhetag geheilt hatte, sagte laut zu der Menge, 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. Kommt also an denen, um euch heilen zu lassen, und nicht am Tag der Ruhe, der Herr antwortete ihm, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Ruhetag sein Rind oder den Esel von der Krippe los, führt ihn weg und drängt ihn. Diese, Frau, aber, die eine Nachkommin Abrahams ist, die der Satan gebunden hatte 18 Jahre. Strich, die dürfte man am Ruhetag nicht von ihrer Fessel losbinden, LK 13, 10-16. Jesu Antwort an den Synagogenvorsteher zeigte, dass die Frau aufgrund ihrer Verbindung zu Abraham ein Recht auf Heilung hatte. Gottes Verheißung an Abraham war der Segen eine Ermächtigung, in allen Bereichen des Lebens erfolgreich zu sein. Die Kultur der Israeliten war so weit von den Tagen Abrahams entfernt, dass die Kultur und die Ansichten Ägyptens in ihnen verwurzelt waren. Alles, was sie kannten, waren die Götter und Praktiken Ägyptens. Was glaubst du, woher sie auf die Idee kamen, ein goldenes Kalb zu machen? Bevor Gott die Israeliten durch das Rote Meer in die Wüste führte, heilte er sie auf wundersame Weise, nachdem sie das Passahmahl eingenommen hatten. In 2. Mose 12 setzte Gott das Passahmahl als ewige Ordnung für die Israeliten ein. Sucht euch ein einjähriges, männliches Lamm ohne Fehler aus. Es kann entweder ein Schaf oder ein Ziegenböckchen sein. Haltet es bis zum 14. Tag des Monats gesondert von der übrigen Herde. An diesem Tag soll es in der Abenddämmerung geschlachtet werden. Diese Anordnung gilt für alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören. Nehmt etwas vom Blut des geschlachteten Lämms und streicht es an die Pfosten und die oberen Türbalken der Häuser, in denen das Lamm gegessen wird. Bratet das Fleisch über dem Feuer und esst es noch in derselben Nacht mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Verzehrt das Fleisch nicht roh oder gekocht, das Tier muss als Ganzes über dem Feuer gebraten werden, einschließlich Kopf, Beinen und Innereien. Lasst nichts übrig bis zum nächsten Morgen, sondern verbrennt die Reste vor Tagesanbruch. Wenn ihr das Lamm esst, sollt ihr euer Gewand mit dem Gürtel hochraffen, die Schuhe anziehen und den Wanderstock bereitlegen, um reisefertig zu sein. Ihr müsst euch beim Essen beeilen. So sollt ihr das Passahfest für mich, den Herrn, feiern. In die sehr Nacht werde ich durch das Land Ägypten gehen und die Menschen, Erstgeborenen aller Menschen und Tiere töten. Ich werde über alle Götter Ägyptens Gericht halten, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch aufhaltet, wird ein Zeichen zu eurem Schutz sein, wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und so wird euch das tödliche Unheil nicht treffen, mit dem ich Ägypten strafe, 2 Mose 12, 5 bis 13. Ich möchte, dass du dir Folgendes merkst, nachdem sie das Makkelo-Lamm gegessen und das Blut an ihre Türpfosten gestrichen hatten, gab es im ganzen Land Tod und Leben. Während die Erstgeborenen der Ägypter starben, wurden die Erstgeborenen derer, die von dem Blut bedeckt waren, gerettet. Aber sie wurden nicht nur gerettet, sondern in Psalm 105 erfahren wir, dass alle Israeliten auch stark und gesund gemacht wurden. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in den Häusern der Israeliten viel lautes Geschrei gab, und zwar nicht aus Trauer, sondern aus großer Freude. Und warum? Es geschah ein Wunder, während sie das Passahmahl zu sich nahmen. Sie sollten das Mahl mit angezogenen Schuhen und einem Stab in der Hand zu sich nehmen, den Gürtel eng geschnallt und bereit, ihren Feind, das weltliche ägyptische System, hinter sich zu lassen, um in das gelobte Land zu ziehen, aber sie konnten es nicht krank, blind, lahm und verkrüppelt tun. Es gab eine Menge Geschrei. Über 1 Million israelitische Sklaven fielen mit Krankheiten, gezerrten Muskeln und Bändern, Gelenkschmerzen, dauerhaften Behinderungen, arbeitsbedingten Verletzungen und altersbedingten Problemen, all das wurde in dieser Nacht beim Passahmahl sofort geheilt. Vergiss nicht, dass das Passahmahl ein Typus für das war, was durch Jesus geschehen sollte, Jesus war unser Passahlamm. Wenn diese Wunder für die Israeliten während des Passahmahls geschahen, was denkst du, ist dann für uns unter dem neuen Bund der Gnade möglich? Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat, ich selbst Land habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe, nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe, seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn bis der Herr wiederkommt, 1 Chor 11, 23 bis 26. Ich glaube, wir haben diesen Punkt übersehen, aber die Errettung und Heilung der Israeliten beruhte nicht auf ihren Werken. Dieses Wunder geschah durch ihren Glauben an das Wort Gottes und den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift: Verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht: Und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen, und dieser eine ist Christus. Was ich sagen will, ist Folgendes: Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empjang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen, dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Gal 3, 13-18, was Gott in dieser Passahnacht für die Israeliten tat, geschah aufgrund des Bundes, den er mit Abraham geschlossen hatte. In diesem Sinne beruhte das, was Gott für sie tat, nicht auf ihren Werken, sondern auf Gottes Gnade. Was später für die Israeliten kommen sollte, war das Gesetz mit seinen Segnungen und Flüchen. Wir haben uns bereits Gottes Verheißungen für Heilung unter dem Gesetz angesehen, sie sind in der Tat absolut erstaunlich, und dennoch hat er uns einen besseren Bund mit besseren Verheißungen versprochen. Inwiefern konnte er besser sein? Erstens sollte der neue Bund der Heilung nicht auf deinen Werken beruhen, dieser neue Bund sollte nicht einmal ein Bund mit dir sein, sondern einer zwischen Gott und Jesus. Zweitens sollte der neue Bund der Heilung nicht nur Krankheit von dir fernhalten, sondern dafür sorgen, dass du von Krankheiten völlig abgekoppelt bist, so dass du nie wieder krank wirst.